In Sizilien. In Palermo checkte Petrosino ins Hotel de France ein, unter dem Namen Simone Valenti di Giudea. Erster Anlaufpunkt war der amerikanische Konsul William A. Bishop, dem er seine Pläne darlegte und verriet, dass er über Informanten in der Stadt verfügte, die ihm bei seinem geheimen Auftrag zur Hand gehen würden. Petrosino stellte sich auf einen längeren Aufenthalt ein. Er eröffnete ein Konto bei der Banca Commerciale und zahlte 2000 Lire ein. An die Bank ließ er auch seine Post schicken. Später mietete er außerdem eine Remington-Schreibmaschine, diesmal unter dem Namen Salvatore Basilico. Basilico ist das italienische Wort für Basilikum, so wie Petrosino umgangssprachlich für Petersilie steht. Vielleicht fand der Detective es amüsant, ein Küchenkraut gegen ein anderes zu tauschen. Seine Absicht war jedenfalls klar. Er wollte in Sizilien keine Spuren hinterlassen, durch die sich eine falsche Identität mit einer anderen verbinden ließ. Nach diesen Vorbereitungen traf Petrosino einen Einheimischen, höchstwahrscheinlich ein ehemaliger Informant aus New York, der nach Sizilien heimgekehrt war. Gemeinsam gingen sie zum Gericht von Palermo und durchsuchten die dort archivierten Strafakten. Stundenlang glich Petrosino die Namen auf den Urkunden mit denen der Kriminellen in seinem Notizbuch ab. Falls er je darüber nachdachte, wie sonderbar diese Mission war, nach jahrelangen gewaltsamen Auseinandersetzungen wollte er den Bund nun bürokratisch in die Knie zwingen, behielt er das für sich. Es war berauschend. Alles, was die New Yorker Polizei brauchte, um die Black Hand aufzuhalten, lag hier vor seinen Augen ausgebreitet. Seine Arbeit in Italien hatte begonnen. Doch irgendetwas wurmte ihn gewaltig. Am 28. Februar schrieb er an Adelina: »Meine liebste Frau, ich bin in Palermo angekommen. Ich bin völlig durcheinander und es kommt mir vor, als käme ich erst in 1000 Jahren wieder heim. Italien gefällt mir überhaupt nicht. Aber das erkläre ich dir zu Hause. Gütiger Gott, was für ein Elend. Ich war 5 Tage lang krank. Es war die Grippe und ich musste in Rom bleiben. Aber jetzt geht es mir besser. Gib Cousin Arturo einen Kuss von mir und auch meinem Schwager Antonio und seiner Familie. Grüße an deine Schwester und ihren Mann und für mein liebes Kind und dich tausende und abertausende Küsse.« Was genau ihm in Palermo derart zugesetzt hatte, klärte Petrosino nie auf. Hatte er einen alten Widersacher auf der Straße erkannt? Hatte jemand ihm gedroht? Trotz der schlechten Laune kam Petrosino gut voran. Am nächsten Tag tippte er in seinem Hotelzimmer Kopien der Führungszeugnisse ab, die er im Gericht gefunden hatte. Als er fertig war, verschnürte er sie zu einem Päckchen und schickte sie an Bingham nach New York. Dazu schrieb er: »Sir, wie telegrafisch angekündigt, hier die Führungszeugnisse von Giacchino Candela und anderen. In meinem nächsten Brief erkläre ich alles ausführlich. In den Akten findet sich nichts über Manateri, Perico und Matranga. Vielleicht finde ich später etwas über sie. Hochachtungsvoll, Joseph Petrosino.« Mit Hilfe dieser Führungszeugnisse konnte Bingham sich nun daran machen, Verbrecher aufzuspüren und abzuschieben. Alles lief nach Plan.